immer noch zu unserem Land. Nord von Nordfront, frei und national mit der Fahne in der Hand. Unsere Meinung werden wir immer haben. Wir gehen unseren eigenen Weg und in unseren Augen seid ihr dumm, wenn ihr das nicht versteht. Nordfront, ja, wir sind wieder da. Nordfront, Nordfront, alles ist, wie es immer war. Nordfront, wir stehen immer noch zu unserem Land. Nordfront, Nordfront, frei und national mit der Fahne in der Hand. Versucht uns zu verbieten, doch wir lachen euch nur aus. Unsere Gedanken, die sind frei, und wir schreien sie aus voller Brust heraus. Wir scheißen auf euch und was ihr erzählt. Euren Weg der Politik, den haben wir nicht gewählt. Wir gehen den Weg der Wahrheit und hören uns nicht in Lügen ein. Wir sind das Licht und wir gehen in Richtung Sonnenschein. Sonnenschein, Nordfront, ja, wir sind wieder da. Nordfront, Nordfront, alles ist, wie es immer war. Nordfront, wir stehen immer noch zu unserem Land. Nordfront, Nordfront, frei und national mit der Fahne in der Hand. Nordfront, ja, wir sind wieder da. Nordfront, Nordfront, alles ist, wie es immer war. Nordfront, wir stehen immer noch zu unserem Land. Nordfront, Nordfront, frei und national mit der Fahne in der Hand.